Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang namassami. Ich weiß nicht, die meisten von uns, hoffe ich, verstehen sich als Buddhisten. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Aber ich tue einfach mal so, als wäre das der Fall. Weil als jene, die sich als Buddhisten verstehen, ziemt es sich, die Lehren, die der Erhabene uns hinterlassen hat, auch wirklich anzunehmen und zu untersuchen. Dhammetikko hat nicht letzten Samstag, den Samstag davor, einen Vortrag gegeben. Wer war hier? Remo war da. Gero. Du warst auch da. Am Ende des Vortrags, das war auch der Sinn der Sache, waren die Leute so konfus, dass sie nicht mehr wussten, wo oben und unten war. Und lag nicht an Tametikos Vortrag, lag an dem Thema des Vortrags. Weil Tametiko nämlich sehr systematisch aufgezeigt hat, wie sich das Dhamma im Laufe der Jahrhunderte verzweigt hat. Und dieses Wort Verzweigung, Papancha, diese Ausbreitung, diese endlose Abspaltung und Ausschmückung führt letztlich nirgendwo hin. Das Dhamma, wie bei auch Chan ist, Upanayiko, geht nach innen, geht zu einem Punkt. Geht zu einem Punkt der inneren Stabilität, der inneren Sicherheit. Und ja, wir haben gehört, was es alles für Variationen gibt, die sich heute Buddhismus nennen. Und ja, ich denke, diejenigen, die ein bisschen Fazit aus diesem Vortrag gezogen haben, werden sich vielleicht hoffentlich rückbesonnen haben auf das Dhamma, was der Buddha gelehrt hat, was eindeutig war, kristallklar, unmissverständlich und immer nur in eine Richtung zeigt. Und ja, als Buddhisten täten wir gut, wie der Buddha in einer sehr kraftvollen Lehre gesagt hat, die ich auch auf unserer Pilgerreise zitiert habe. Er lehrt das, was er direkt gesehen hat. Er lehrt das, was er unmittelbar selber verwirklicht und verstanden hat. Er lehrt es überzeugend, er lehrt es unmissverständlich. Und am Ende dieser Lehrrede sagt der Buddha: Alle die, die sich als meine Schüler verstehen, täten gut daran, diesem Dhamma, dieser Lehre, die er gelehrt hat, wirklich aufs Kleinste zu folgen. Und es war eine dieser Lehrreden, die dazu geführt hat, dass das 10.000-fache Weltsystem gebebt hat. Und wenn man das so hört, die mit wenig Vertrauen und wenig Weisheit, für die ist es ein Märchen. 10.000-fache Weltsystem erbebt. Es gibt nicht viele Sutten im Pali Canon, wo der Buddha sagt, dass das passierte. Oder nicht viele Gründe. Aber diese sehr kurze, knappe, kleine Lehrrede, wo der Buddha sagt, er macht diesen Punkt sehr deutlich. Er sagt, das, was ich lehre, ist unmissverständlich, habe ich selbst direkt gesehen. Und ihr solltet wirklich euch bemühen, das umzusetzen in eurem Leben, wirklich zu versuchen, diesen Anweisungen zu folgen. Und naja, wenn wir schauen, was denn der Buddha gelehrt hat, dann kommen wir irgendwann immer wieder zu dem Schluss, dass er eigentlich immer nur das Gleiche gelehrt hat. Immer nur in eine bestimmte Richtung gedeutet hat. Und so zielen all diese geschickten Mittel, die der Buddha uns über die vielen Jahre, die er gelehrt hat, gegeben hat, immer wieder in die gleiche Richtung. Und ein Aspekt dieses Dhammas, ein Teilaspekt dieser Lehre, wo ich heute Abend ein bisschen drüber sprechen möchte, der mir persönlich sehr geholfen hat, aber was viel wichtiger ist, dieser Aspekt ist auch einer, den der Buddha selber auf sehr hohe Weise lobt. Die Eingangssutta in diesem Samyutta, wo es um diese Lehren geht, im Samyutta Nikaya. In der ersten Lehrrede steht drin, wer diese vier Idipada, ich lasse sie einfach mal unübersetzt zunächst, nicht entwickelt, der hat den Pfad verpasst. Und wer diese vier Idipada entwickelt und entfaltet hat, der ist auf dem Pfad. Und im Laufe dieses Samyuttas, in den verschiedenen Lehrreden, wo es um diese Idipada geht, wird klar, dass sie sich eigentlich durch alles hindurchziehen. Sie sind ein Mittel, um Idi zu erreichen. Idipada, meistens im Deutschen übersetzt als Machtpferden, im Englischen übersetzt von Bhikkhu Bodhi sehr schön als Grundlagen der spirituellen Kraft oder Macht. Wenn man sich die beiden Worte anschaut, Idipada, meistens versteht man psychische Fähigkeit als irgendwelche wundersamen Dinge, die natürlich auch ein Teil dessen sind, was durch diese Entwicklung und Entfaltung der Idipada erzeugt werden kann. Aber die Kraft des Geistes, die Kraft, die spirituelle Kraft oder die spirituelle Macht, wenn wir sie als geistige Kraft oder Geisteskraft oder Geistesmacht übersetzen und das Wort Pada entweder als Fährte oder als, wie der Bhikkhu Bodhi übersetzte, Grundlage zu dieser Geisteskraft, dann kommen wir diesem Aspekt meiner Meinung nach schneller nahe. Weil, ich weiß nicht, warum ihr heute Abend hier seid, aber ich denke mal, ihr wollt irgendwas. Ihr wollt irgendwas erreichen. Und die Ebene, auf der ihr etwas erreichen möchtet, setze ich einfach mal voraus, ist auf einer spirituellen Ebene. Und die spirituelle Ebene ist die geistige Ebene. Wir wollen versuchen, unserem Geist zunächst mal nahe zu kommen, dann unseren Geist zu entwickeln, entfalten und schließlich diesen Geist zu befreien. Und im Vidipada Samyutta sagt der Buddha durchweg nichts anderes, als dass diese vier Vidipada letztendlich für nichts anderes gelehrt worden sind von ihm, als schließlich um der Befreiung des Geistes willen. Und der Grund, warum ich heute Abend darüber sprechen möchte, ist, weil ich mich selber damit beschäftige im Moment. Eigentlich versuche mich immer damit zu beschäftigen, aber eine Sache, die in den letzten Tagen, Wochen wieder mal verstärkt sich bei mir als geschicktes Mittel gemeldet hat und was mir im Zuge dessen wieder mal klar geworden ist, ist, dass dieses ganze Dhamma, diese ganze Lehre des Buddhas wirklich nur funktionieren kann, wenn wir uns wirklich darum bemühen, wenn wir sie wirklich anwenden. Viele dieser Lehrreden bleiben so als konzeptuelle Fetzen in unserem Geist hängen, als irgendwelche Ideen, irgendwelche Gebilde. Und es geht wirklich darum, zu versuchen, wie kann ich diesen Weg, diese geschickten Mittel, diese Schätze, die der Buddha uns hinterlassen hat, wirklich dazu benutzen, diesen Geist zu ergründen, diesen Geist kennenzulernen, ihn zu entwickeln, zu entfalten und schließlich zu befreien. Es geht nur, wenn wir uns darum bemühen, diese Dinge anzuwenden. Und weiß nicht, das Einzige, was ich natürlich bieten kann hier heute Abend, sind meine eigenen Mittel und Wege. Natürlich gegründet auf dem, was der Buddha gesagt hat, aber versuchen, wie kann man diese vier Vidipada benutzen in der Meditation, in seinem täglichen Leben. Und vielleicht müssen wir schon ein bisschen schauen auf die Etymologie. Ich bin kein besonders großer Pali-Gelehrter, aber Bhikkhu Bodhi hat mal gesagt, die ursprüngliche Bedeutung dieses Wortes Idi im normalen Sprachgebrauch war Erfolg. Und deshalb wird es auch im Englischen oft übersetzt als the pathway to success. Und wir wollen alle Erfolg auf die eine oder andere Weise. Aber im buddhistischen Kontext und in dem spirituellen Kontext ging es bei diesem Erfolg natürlich um spirituellen Erfolg, um geistigen Erfolg, um das Erlangen zunächst mal Kontrolle über diesen Geist. Und jeder, der ein bisschen in den Sutten schon gelesen hat, weiß, wie viel Kraft dieser Geist haben kann, wenn er wohl entwickelt ist, und wie schädlich dieser Geist sein kann, wenn er nicht entwickelt ist. Der erste Vers in Dhammapada, also vom Geiste gehen die Dinge aus. Alles beginnt im Geist. Und letztlich endet es auch da. Also dieser Erfolg, diese Kraft, diese Macht über den eigenen Geist zu erlangen, ist der Inhalt dieser Machtfährten oder Grundlagen der Geisteskraft oder Wege zur Geisteskraft, Wege zur Geistesmacht. Darum soll es heute Abend gehen. Chanda, Virya, Chitta, Vimamsa. Die wenigsten von euch werden so viel Pali kennen, aber an diesem Punkt auch vielleicht nicht unangebracht, euch zu ermutigen, euch vielleicht sowas wie das buddhistische Wörterbuch von Jnanatiloka zuzulegen oder ähnliche Literatur, um doch vielleicht eine gewisse Grundlage in den wichtigsten Begriffen der Pali-Sprache zu bekommen. Weil oftmals, wenn wir die Dinge nachschlagen, dann sehen wir vielleicht, warum der eine Übersetzer so schreibt und der andere Übersetzer so schreibt. Interessanterweise, gerade im Idipada Samyutta ist die deutsche Übersetzung, steht auf dem Kopf. Also die übersetzen das Gegenteil in bestimmten Aspekten. Und das ist natürlich ziemlich tragisch, wobei viele Leute vielleicht sagen würden, naja, kann man ja auch so sehen, kann man ja auch so interpretieren. Aber wenn man sich die Idipada anschaut oder das, worum es bei diesen Idipada geht, nämlich die geistige Sammlung zu erzielen, weil Geisteskraft ist immer nur Kraft oder Geistesmacht ist immer nur Macht, wenn sie gesammelt ist. Kein zerstreuter Geist hat Kraft, kein zerstreuter Geist hat Macht. Und es geht um nichts anderes als um die Sammlung des Geistes. Samadhi steht im Vordergrund dieser vier Machtpferden, dieser vier Grundlagen zur Geisteskraft. Und es sind vier Beschreibungen oder vier Arten und Weisen, auf die diese Sammlung erreicht wird, die schließlich zu dieser Macht, zu dieser Kraft des Geistes führt. Und so steht der Geist oder die Sammlung des Geistes im Vordergrund. Und von daher, ich will jetzt nicht so ins Detail gehen wegen dieser Übersetzung, aber es geht darum, dass die Sammlung bestimmt wird durch die Ausrichtung des Geistes auf vier verschiedene Arten. Die andere Möglichkeit, es zu übersetzen, wäre, dass diese vier Qualitäten im Vordergrund stehen und durch Samadhi, durch geistige Sammlung vorangetrieben werden. Und viele Leute werden sagen, ja, so kann man es auch sehen. Aber nach meinem besten Dafürhalten geht es wirklich um diese geistige Sammlung, die Kraft gewinnt durch vier verschiedene Arten der geistigen Hinwendung. Ein anderer Teilaspekt, der diese vier Machtpferden steuert oder unterstützt oder vorantreibt, ist dieses Pali-Compound Pradhana Sankhara. Und es ist eigentlich nichts anderes als die vier rechten Anstrengungen. Pradhana ist Anstrengung, Sankhara ist geistige Ausrichtung, Absicht, geistige Formation. Also die geistige Ausrichtung, die geistige Absicht, mentale Absicht, den Geist von unheilsamen Dingen zu befreien, die schon entstanden sind, unheilsame Dinge, die noch nicht entstanden sind, aus dem Geist fernzuhalten, heilsame Dinge im Geiste zu entwickeln und bereits entstandene heilsame Dinge zu fördern. In der Beschreibung dieser vier Idipada ist dieses Padana Sankara auch ein Aspekt, der zu dieser Kraft führt. Ich muss so ein bisschen von hier und da die Sachen zusammenbringen, weil ich wollte nicht unbedingt heute Abend aus Büchern lesen und will hoffen, dass es im Endeffekt auch für euch so weit zusammenkommt, dass es verständlich wird. Die erste Machtfährte, um einfach mal das deutsche geläufige Wort zu nennen, da geht es um Verlangen, um Begehren, um Absicht, um Erchanda. Das Wort Chanda im Zusammenhang mit Raga heißt nichts anderes als Lust, sinnliches Begehren, sinnliches Verlangen. Und von daher muss man ziemlich klar sagen, dass es hier wirklich um Verlangen geht, um Begehren, um etwas haben wollen. Ich muss was haben wollen, das kriege ich nicht. Und in einer der letzten Sutten im Idipada Sanghita, wenn ich mich recht erinnere, ist sogar eine kleine Geschichte, wo ich glaube, Ananda jemandem von diesen vier Machtfährten erzählt und der sagt, also hier, wenn es darum Verlangen geht, also dann keine Chance mit Verlangen. Wir praktizieren, um Verlangen loszuwerden. Wir verlangen, um Begehren loszuwerden. Und der ehrwürdige Ananda gibt dann eine sehr schöne Beschreibung, wie es möglich ist, mit Verlangen zu überwinden. Ich muss erstmal was wollen. Und wenn ich es habe, dann kann ich das Verlangen loslassen. Wenn ich ein Arahat bin, wenn ich erleuchtet bin, erwacht bin, befreit bin, dann kann ich aufhören, befreit werden zu wollen. Vorher nicht. Und das ist ein großes Missverständnis, was in buddhistischen Kreisen leider immer noch kursiert, dass Verlangen in der Praxis keinen Platz hat. Und das ist schlechthin verkehrt. Man muss etwas wollen. Natürlich, je weiser man ist, umso weiser wird man sich um dieses Wollen bemühen und umso weiser sind auch die Ziele, die wir erreichen wollen. Aber letztendlich ohne Verlangen geht es nicht. Und von daher ist die erste Möglichkeit, diese Geisteskraft zu entwickeln, diese geistige Sammlung zu entwickeln, das Benutzen unseres Verlangens mit Hilfe der geistigen Anstrengung, und deshalb habe ich es gesagt, weil es sehr wichtig ist, nämlich der geistigen Anstrengung, den Geist heilsam zu halten und von unheilsamen Dingen zu befreien. Das ist halt ein ganz wichtiger Teilaspekt in der Entwicklung der Idipada, dass man eben diese vier rechten Anstrengungen, die Anstrengung, den Geist heilsam zu halten und von unheilsamen Dingen zu befreien, ist immer wieder Teil dieser Aufgabe, zu versuchen, den Geist zu sammeln und in diesem ersten dieser vier Fälle den Geist zu versuchen zu sammeln mit Verlangen. Setz mir ein Ziel, das will ich haben und ich gebe nicht eher auf, bis ich das habe. Und da kann man jetzt sämtliche banalen oder weltlichen Beispiele zur Hilfe nehmen, um zu sagen, wie wir eigentlich ja die ganze Zeit so operieren. Von daher kann man auch lose sagen, dass jede Form des Erfolges oder jede Form des Erreichens dessen, was wir uns erwünschen, in gewisser Weise durch diese vielleicht von uns nicht ganz bewusste Form der Idipadas gelenkt wird. Wenn ich ein klares Ziel habe, dann kann ich mich auch anstrengen, in die Richtung zu arbeiten. Kann ich Anstrengungen machen. Wenn ich kein klares Ziel habe, dann bleibt alles immer irgendwo schwammig. Und deshalb muss man natürlich wissen, ja, was sind die Ziele? Oder wo stehe ich mit meiner Praxis? Wo bin ich? Wo bin ich jetzt und wo will ich hin? Und wenn ich da wirklich hin will, dann kann ich das Verlangen, das Begehren, dahin zu kommen, als Motor nehmen, um meinen Geist auszurichten und zu sammeln. Natürlich, wie bei allen Aufgaben in unserer Praxis, steht natürlich auch so ein Wort wie Sati, nämlich die Achtsamkeit, ganz vorne, weil ich brauche natürlich eine Menge Geistesgegenwart schon, um überhaupt dieses Verlangen aufrechtzuerhalten. Oftmals, jetzt will ich dies und jetzt will ich das und jetzt will ich dies nicht und dann will ich das und dann ist der Geist entweder zerstreut und rastlos oder er verfällt in Schlaffheit und Trägheit oder was auch immer. Aber wenn ich meinem Ziel treu bleibe und diesen Wunsch, dieses Ziel zu erreichen, nicht loslasse, dann passiert was ganz, ja, Wunderbares, weil man stellt fest, dass durch diese Anstrengung Energie entsteht. Energie, heilsame Energie, und mit dieser Energie mehr und mehr Geistesklarheit, Geistesgegenwart, und man beginnt zu verstehen, wie Sammlung entsteht. Ich erlaube dem Geist nicht, nach links oder nach rechts oder nach oben oder nach unten zu schauen, sondern ich schaue einzig und allein auf das Ziel, was ich habe. Ich lasse es nicht aus den Augen. Und das gibt Kraft. Da beginnen wir plötzlich zu erfahren, was Geistesmacht sein kann, was Geisteskraft sein kann. Weil plötzlich von allen Seiten kommt uns das Dhamma zur Hilfe. Und das meine ich, wenn wir diese geschickten Mittel, die der Buddha uns gibt, wenn wir die wirklich benutzen und anwenden und uns wirklich dem hingeben, dann passiert was. Und das ist das, was auch mehr Vertrauen bringt. In dem Moment, wo ich mich dieser Sache hingebe, diese Übung wirklich mache und all diese wunderbaren Dinge entstehen, plötzlich ist der Geist hellwach, kristallklar. Da ist Energie, da ist Freude, da ist Kraft, da ist ein Gefühl davon, endlich mal in gewisser Weise in Kontrolle zu sein. Weil sonst sind wir eigentlich nie in Kontrolle. Die sinnliche Welt ist in Kontrolle. Wir hören irgendwas und schon gehen wir dahin. oder wir hören was Unangenehmes und dann gehen wir da weg. Riechen irgendwas Leckeres und dann schon gehen wir dahin. Das ständige Hin- und Her gezogen sein durch die fünf Sinne ist eigentlich das, was uns immer wieder davon abhält, diesen sechsten Sinn, diesen Geist wirklich kennenzulernen. Und was ich vor Jahren, als ich damit so ein bisschen angefangen habe, ernst zu nehmen und zu praktizieren, weil ich wusste ja auch nicht, wie soll ich damit umgehen. Ja, Idipada und Chanda und Begehren und das waren ja für mich auch nur Konzepte. Und wie ich angefangen habe, weil ich hatte ja die Pali-Wörter, ich mag diese Pali-Wörter halt, weil sie einfach knapp sind, schön knackig und ne, manchmal nur so ein, zwei Silber. Und ich bin eh ein Fan von Mantras, Meditationswörtern. Ja, und ich habe dann wirklich dieses Wort Chanda als Mantra genommen. Oder manchmal alle vier, ne, am Anfang. Und dann im Geist da gesessen. Chanda, Chanda, Chanda, Chanda. Oder Chanda, Virya, Chitta, Vimamsa. Chanda, Virya, Chitta, Vimamsa. Chanda, Virya, Chitta, Vimamsa. Und so war es für mich einfach nur ein Mantra. Aber alleine durch dieses Mantra, durch diese Sammlung des Geistes auf diese Worte, zum Ausschluss anderer Dinge, brachten mich auch der Bedeutung dieser Dinge näher. Weil in dem Moment, wo ich im Geiste eine bestimmte Sache rezitiere, erlaube ich ja oder ermögliche ich ja auch erst meinem Geist, bestimmte Assoziationen oder Bedeutungen dieses Wortes zu erfassen. Beziehungsweise mich an die Bedeutungen dieses Wortes, die ich vielleicht irgendwo mal gehört oder gelernt oder gelesen habe, zu erinnern. Und so hilft uns diese Funktion von Sati, die ja auch Erinnerung beinhaltet. Geistesgegenwart, Achtsamkeit ist ja ganz eng verbunden mit Erinnerung. Einfach um das vielleicht für die, die noch nicht so oft hier waren, nochmal zusammenzufassen, wie die beiden zusammenhängen. Wenn ich geistesgegenwärtig bin, wenn ich klar bewusst bin, wenn ich wirklich im Augenblick bin, wenn ich achtsam bin, wenn ich aufmerksam bin, dann geht einfach viel mehr rein. Und so kann ich mich auch später an diese Dinge viel besser erinnern. Wenn ich geistesgegenwärtig, klar bewusst, achtsam etwas erlebe oder einer Sache zuhöre, dann kann ich mich auch später besser daran erinnern. Das heißt, je achtsamer ich mich um diese Inhalte irgendwann mal gekümmert habe, umso wahrscheinlicher ist es, dass wenn der Geist sich wieder einmal sammelt, wieder einmal Geistesgegenwart erfährt, dass mir diese Dinge in Form von Erinnerung in dem Moment dann auch zur Hilfe kommen und mir verschiedene Aspekte dieser Qualität von Chanda in den Geist rufen. Weil es ist ja kein Gewaltakt, es geht ja nicht darum, irgendetwas zu erzwingen. Von daher, man muss da sehr vorsichtig sein, wenn man mit Begehren und Verlangen hantiert, dass es da nicht darum geht, irgendetwas zu erzwingen, sondern es ist der Wunsch, das Verlangen nach etwas Heilsamem. Und wenn ich meinen Geist auf etwas Heilsames ausrichte, wenn ich mir etwas Heilsames wünsche, alleine dieser Umstand selbst ist nicht zu unterschätzen. Weil alleine durch diesen heilsamen Wunsch, dieses heilsame Begehren, dieses heilsame Verlangen, kommen mir all diese Aspekte des Dhammas zur Hilfe. In dem Geist, der in die Gegenwart kommt, der klar ist, der freudig ist, kommen plötzlich alle möglichen Aspekte des Dhammas uns zur Hilfe. Und es ist faszinierend zu sehen. Es ist wirklich atemberaubend zu sehen. Einen Moment sitze ich da und da ist totale Schlaffheit im Geist. Oder totale Rastlosigkeit. Was auch immer. Und durch diese heilsame Ausrichtung, durch dieses heilsame Begehren, durch diesen Versuch, den Geist zu sammeln, sei es durch unser Meditationsobjekt des Atems oder eines Mantras oder was auch immer, dieser Wunsch, der uns in diese Richtung treibt, weil er heilsam ist, weil er mit dem Dhamma verbunden ist, bringt mehr und mehr Klarheit, bringt mehr und mehr Achtsamkeit, Geistesgegenwart, bringt mehr und mehr Freude und dadurch schlussendlich auch die Einspitzigkeit, die Sammlung des Geistes, in der ja schließlich die Macht oder die Kraft des Geistes liegt. Weil der Geist, der einmal gesammelt ist, dem Geist ist es egal, wie er gesammelt wird. Ob wir ihn durch Begehren, den ersten Idipada sammeln, oder durch den zweiten, dritten oder vierten, dem gesammelten Geist letztendlich ist es vollkommen egal. Wenn der Geist einmal gesammelt ist, dann ist Kraft da, dann ist Power da, dann ist Macht da, dann ist Kontrolle da, dann ist diese Geschmeidigkeit des Geistes erreicht, die ich dann ausrichten kann, beliebig, und all diese wundersamen Dinge erfahren kann, von denen es dann in den Sutten heißt, dass die als mit den Idipada als Grundlage erreicht werden können. Aber ja, wir müssen uns geschickte Mittel zurechtlegen und damit wirklich arbeiten, um zu verstehen, um selbst zu erleben, zu erfahren, wie dieses Begehren, dieses Verlangen, dieses Wünschen uns helfen kann, den Geist davon zu befreien, versklavt zu sein, sei es durch Schlaffheit oder durch Rastlosigkeit, sei es durch Gier oder Lust oder durch Hass und Aversion und Widerwillen. Oder sei es nur von Starrheit, Sturheit. Naja, ist eine ganze Liste, die in Sutten der Buddha immer wieder sehr eindrucksvoll aufführt, von diesen unheilsamen Geisteszuständen, die uns immer wieder gefesselt lassen und versklavt lassen. Und deshalb liegt diese Befreiung in dem gesammelten Geist. Und der gesammelte Geist ist zu erreichen durch Verlangen. Zweite Idipada auch. Ein Wort, was unglaublich oft vorkommt in sämtlichen Kombinationen: Virya, Energie, Anstrengung, Energie aufbringen, sich anstrengen, Gas geben. Und das ist halt auch eine Sache, mit der wir üben müssen. Wie also oftmals, wenn wir gerade schlapp sind, dann können wir uns gar nicht vorstellen, wie wir jetzt da irgendwie Energie entzünden können. Weil wir einfach nur schlapp sind. Einfach nur schlaff. Aber das Interessante ist ja, dass Energie durch Energie entsteht. Kraft Anstrengung führt zur Energie. Ich weiß nicht, wie oft, wenn ich mich vorausgesetzt, es ist heilsam, angestrengt habe, habe ich am Ende mehr Energie, als wenn ich mich irgendwie habe gehen lassen und bin sozusagen dem der Schlaffheit erlegen. Also manchmal gibt es Zeiten, wo man einfach viel machen muss. Und vorausgesetzt, dieses Machen ist was Heilsames, das ist jetzt eigentlich ein eher weltliches Beispiel, aber vielleicht bringt es die Sache ein bisschen näher. Wenn ich mich anstrenge, was Gutes zu tun, um es mal einfach so auszudrücken, da fühle ich mich am Ende besser. Ich habe am Ende mehr Energie über, als ich reingesteckt habe. Und diese Anstrengung, dieser Versuch, Energie aufzubringen, ist eine Sache, die wir auch lernen müssen. Wir müssen versuchen, für uns selber zu verstehen, zu erfahren, zu ergründen, wie kann ich Energie aufbringen? Was ist Anstrengung? Eigentlich soll ich doch loslassen. Und loslassen heißt ja nicht nichts tun. Loslassen heißt, von unheilsamen Dingen loszulassen. Loslassen heißt, von Dingen loszulassen, die ich sowieso nicht ändern kann. Loslassen heißt, mich nicht Gedankensalat hinzugeben oder irgendwelchen Emotionen oder was auch immer. Da kann ich loslassen. Aber die Anstrengung heißt, wiederum den Geist in eine bestimmte Richtung auszurichten. Das heißt, wenn ich ein Ziel habe und ich weiß, wo ich hin will, dann kann ich alle Anstrengungen machen, dieses Ziel zu erreichen. Was natürlich auch beinhaltet, dass ich jede Anstrengung machen muss, die Dinge abzuwenden, die mich von diesem Ziel fernhalten oder ablenken oder zerstreuen. Aber ich muss ein Ziel haben. Ich muss wissen, wo ich hin will. Und dann kann ich Energie aufbauen. Dann kann ich mich anstrengen, den Geist in diese Richtung, auf dieses Ziel hin auszurichten. Beständig. Und die Sache mit Energie, gerade geistiger Energie, ist, und gerade am Anfang, die ist dann auch irgendwann verbraucht. Aber wenn wir uns anstrengen in der Meditation, oftmals, wenn es nicht klappt, den Geist zur Ruhe zu bringen, dann kann es unheimlich anstrengend sein, diesen Versuch aufrechtzuerhalten. Aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo es umkippt. Und das ist dieser magische Punkt, wo zum Beispiel, wenn ich mit Schläfrigkeit kämpfe oder mit Rastlosigkeit oder mit irgendeinem unheilsamen Geisteszustand, wenn ich immer wieder die Anstrengung mache, dagegen anzugehen, immer wieder die Anstrengung mache, dagegen anzugehen, immer wieder die Anstrengung mache, dagegen anzugehen, das ist unheimlich ermüdend. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo das wirklich, wie als wenn ich die Hand von oben nach unten drehe, sich umkehrt. Und das ist das Wunderbare an dieser geistigen Anstrengung. Wir müssen bis zu einem bestimmten Punkt aushalten, ausharren, geduldig sein, beharrlich sein, und wir müssen in der Lage sein, mit unserer Energie natürlich auch zu haushalten, weil gerade am Anfang, wenn wir noch so ein bisschen ungeschickt damit sind, dann können wir uns natürlich auch mal verausgaben. Und irgendwann klappen wir dann zusammen, ist auch okay. Aber nach meiner Erfahrung, wenn ich die richtige Anstrengung mache, wenn ich mich richtig anstrenge, dann kommt irgendwann der Punkt, wo der Geist sich sammelt. Dann kommt irgendwann der Punkt, wo die Schläfrigkeit einfach weg ist, wie weggeblasen. Von einer Sekunde auf die andere, ein komplett anderer Geisteszustand. Und wenn er euch erinnert, die fünf Hemmungen, von denen der Buddha so häufig spricht, als die Dinge, die sowohl Samadhi als auch Weisheit blockieren, die haben alle mit, wie sagt man, Deceit, mit Täuschung zu tun. Diese Schläfrigkeit und Trägheit als Hemmung, die Rastlosigkeit als Hemmung, die Lust als Hemmung, die Aversion als Hemmung, der Zweifel als Hemmung. Diese fünf Dinge, Gier und Hass, Rastlosigkeiten, Schläfrigkeiten als fünfte Zweifel, sind alles Elemente der Täuschung. Und aus diesem Grund kann der Geist von einer Sekunde auf die andere umkippen, als wenn dieser Zustand zuvor nie da gewesen wäre. Wenn ich wirklich müde bin, wenn ich wirklich körperlich müde bin, fix und fertig bin, dann muss ich mich schlafen legen. Aber in der Regel stellen wir fest, dass diese Trägheit, diese Schlaffheit, diese Trägheit und Schlaffheit ein Element der Täuschung sind. Und das stellen wir fest, indem wir die Anstrengung machen, dagegen anzugehen. Beharrlich gegen anzugehen, immer wieder gegen anzugehen. Und manchmal sitzt in der Meditation und der Geist ist einfach träge, ist schlaff. Und so läuft Gefahr, jetzt irgendwo so in diesen Zustand zu gehen, der zwar irgendwo friedvoll ist und irgendwo ganz nett ist, aber irgendwo matschig, irgendwo nichts. Ich sage, es ist nicht frisch, da ist keine Energie, da ist nicht klar. Und dann diese Anstrengung machen, dieser Schläfrigkeit, dieser Trägheit nicht nachzugehen, immer wieder gegen anzugehen, immer wieder gegen anzugehen. Und irgendwann kommt der Punkt, dann kippt es um. Das ist faszinierend zu sehen. Und so lernen wir über unseren Geist. Wir lernen über die Täuschungen, die uns immer wieder vorgaukeln, so ist mein Geist. Das ist mein Geist. So bin ich jetzt in diesem Moment. Ja, so bin ich nicht. So ist es nicht. Das ist nur ein Aspekt, der letztendlich ein Element der Täuschung ist. Und wenn ich mich anstrenge, wenn ich diese Anstrengung mache, gegen diese unheilsamen Dinge anzugehen, und hier kommen auch bei dem zweiten Idipada wieder diese vier rechten Anstrengungen. Es geht immer darum zu sehen, ist da was Unheilsames? Diese Anstrengung, den Geist nicht in unheilsame Zustände rutschen zu lassen. Und wenn wir uns in die Richtung ausrichten, den Geist sammeln, dann entstehen auch im Zuge dieser Sammlung, im Zuge dieser Anstrengung mehr und mehr heilsame Zustände, weil der Geist sich eben auf eine heilsame Richtung ausrichtet. Und auch da kommen uns, genau wie bei diesem Begehren oder Verlangen als geschickte Mittel, auch wieder all diese Aspekte des Dhammas zur Hilfe, je mehr wir diese Anstrengung machen. Und das dritte Idipada, Chitta heißt eigentlich Geist. Im Deutschen übersetzen sie oft mit Bewusstsein. Und ich habe auch früher lange nicht gewusst, so wie, ja, was ist denn Geist? Was mache ich denn mit dem Geist? Den Geist benutzen, um den Geist zu sammeln, oder Bewusstsein zu benutzen, um den Geist zu sammeln? Und dann irgendwann hat mir das Thai eigentlich geholfen, weil im Thai sagen die Ao Jai Sai. Heißt so viel wie den sich ein Herz fassen, könnte man vielleicht sogar im Deutschen sagen. Weil Herz und Geist sind immer synonym. Sich ein Herz fassen. Den Geist dazu benutzen, ihn auszurichten. Und naja, und ich meine, deshalb versuche ich ja diesen Vortrag zu geben, um Anstöße zu geben, wie man mit diesen Dingen, die der Buddha ja sehr für wichtig gehalten hat, arbeiten kann. Man muss ja damit anfangen zu arbeiten. Das ist einer der wichtigsten Aspekte des Dhamma, die vier Idipada. Aber wenn ich nicht weiß, was ist Geist oder wie mache ich es mit dem Geist oder was soll ich mit dem Geist, dann kann es auch irgendwo frustrierend sein. Dann bleibt es einfach nur irgendwie ein Konzept. Aber wenn ich mich bemühe, ne, so eine deutsche Übersetzung, die für mich funktioniert, zu finden und dann zu versuchen, ja, wie fasse ich mir denn ein Herz? Oder was mache ich denn mit diesem Geist? Oder was ist denn der Geist? Der Geist ist das, was weiß. Das heißt, ich muss bei diesem Wissen bleiben. Und nicht bei den Inhalten des Wissens. Der Geist ist das, was um die Dinge weiß. Aber wir verlieren uns in den Inhalten des Geistes die ganze Zeit. Und die Inhalte des Geistes sind endlos. Anfangslos und endlos. Und wenn ich das weiß, dass es eigentlich um dieses Wissen geht, dann weiß ich ja auch, wie ich in dem Moment mich um dieses Wissen kümmern kann, mich auf dieses Wissen ausrichten kann, zum Ausschluss der mich sonst zerstreuenden Inhalte. Je mehr ich rausschmeißen kann, je mehr ich loslassen kann, je mehr ich aufgeben kann von all dem Ballast, umso höher steigt der Geist. Je klarer das Wissen ist, je weniger Ballast da ist, umso mehr Kraft gewinnt der Geist. Das heißt, diese geistige Ausrichtung oder das Ausrichten auf den Geist oder das Wissen zu benutzen, um diese Richtung beizubehalten. Wirklich alles geben. Den ganzen Geist. Ao Jai Sai. Ao Jai Sai, wenn man es wörtlich übersetzt, heißt, den Geist da reinstecken. Also du gibst deinen Geist da rein. Du tust deinen Geist da rein. Aber du gibst deinen Geist hundertprozentig hin an diese Aufgabe, den Geist zu sammeln. Hast du der geistige Fokus oder ich weiß auch nicht, wie ich mich besser rüberbringen kann. Den Geist auf sich selbst richten. Und letztendlich, der Buddha hat gesagt, der Geist, der sich selbst erkennt, ist der Pfad. Und wenn wir den Geist dazu benutzen, sich selbst, bei sich selbst zu bleiben, auf sich selbst zu schauen und den ganzen Müll loslassen, der meistens darin in diesem Geist kursiert, dann passiert wieder genau das Gleiche. Da kommt Energie auf, da kommt Freude auf, da kommt Klarheit auf, da kommt Richtung auf und letztendlich Sammlung. Und mit dieser Sammlung kommt wieder diese Kraft, diese Macht, dieses dieses Gefühl, endlich in Kontrolle zu sein. Nicht auf die herkömmliche Weise, aber auf eine Weise, wie dadurch, dass der Geist so stabil ist und dennoch so geschmeidig ist, ich wirklich mit dem kleinsten Stups den Geist in die richtige Richtung schicken kann. Der macht das sofort. Normalerweise ist der Geist total stur und hart und spröde und lässt sich überhaupt nicht für irgendwas benutzen. Aber wenn diese Geistesklarheit in der Sammlung entsteht, dann ist plötzlich Power da, ist plötzlich Kraft da. Dann ist plötzlich, sind die Möglichkeiten, die scheinen grenzenlos, endlos zu sein. Also wenn ich weiß, dass die Essenz des Geistes letztendlich die Fähigkeit zu wissen ist, dieses Wissen, dann muss ich mich um dieses klar bewusst sein, dieses klare Wissen bemühen. Ich muss mich auf dieses klare Wissen ausrichten. Ich muss den Geist dazu benutzen, sich selbst zu sehen, zu erkennen. Ich muss meinen Geist da reinstecken. Ich muss mein Herz fassen. Alles geben. Und das vierte Idipada ist die Möglichkeit, mit Ergründung den Geist zu sammeln. Vimamsa ist sehr verwandt mit vielen anderen Pali-Worten, die alle auf diesen Weisheitsaspekt hindeuten, nämlich die geistige Untersuchung, die Rückführung, die Ergründung, die Untersuchung, das Kontemplieren, Reflektieren, wie auch immer. Aber es ist eine Ergründung, die zum Ursprung geht. Also es ist eine Ergründung, die die Ursachen ergründet. Es ist keine Ergründung, die sich in der Welt ausbreitet, wie dieses Papancha, wo man vom Hundertsten aufs Tausendste kommt, sondern ist die Ergründung, die genau in die andere Richtung geht, nämlich wieder zu diesem Geist, zu diesem inneren, gesammelten, freudigen, klaren, unbeschwerten Erleben. Und diese Ergründung, die kann am Anfang sich natürlich um die Hindernisse drehen. Das heißt, ich muss erst mal sehen, ja, welche Hemmungen sind denn vorrangig in diesem Geist? Ist da viel Lust? Ist da viel Gier? Ist da viel Ärger, Aversion? Ist da Schläfrigkeit? Ist da Rastlosigkeit? Ist da Zweifel? Was sind die Dinge, die diesen Geist trüben? Und so kann diese Ergründung sich zunächst mal darauf reduzieren, zu sehen, was denn diese Hindernisse sind, die mir da erst noch im Weg stehen. Und das braucht schon eine Menge Ergründung, ne? Weil oftmals fällt es uns unheimlich schwer, wirklich klar zu sagen, ja, was ist denn da jetzt? Was ist denn da die Hemmung, die da im Vordergrund steht? Was ist denn das, was mich davon abhält, Freude im Herzen zu haben oder Klarheit oder Stille oder Ruhe oder was sind die Dinge, die mich davon abhalten, meinen Geist zu sehen, meinen Geist zu erkennen, mich diesem klaren Wissen zu nähern? Und so kann diese Ergründung sich erstmal darauf belaufen, ne, zu untersuchen, ja, was steht mir denn da im Weg und wie kann ich das aus dem Weg räumen? Aber letztendlich ist die Ergründung natürlich die Ergründung der Ursache des Leidens. Die Ergründung dessen, was ständig neues Leid produziert. die Ergründung, die letztendlich das Verlangen aus dem Geist austreibt. Weil dieses unheilsame Verlangen, ich rede jetzt nicht von diesem Chanda des Verlangens, da den Geist zu trainieren, sondern dieses ständige, rastlose Wollen von irgendetwas, was sich ständig durch unser Leben zieht, ständig durch unseren Geist zieht. Wir sind ständig auf der Suche, wir sind ständig unterwegs, wir sind ständig am Rennen, um irgendwas anders zu haben, als es ist. Und wenn dieses Ergründen es schafft, diese Dinge aus dem Weg zu räumen, wird letztendlich auch wieder diese Sammlung und damit die Macht oder die Kraft des Geistes erreicht. Weil letztendlich das, was es davon abhält, still zu stehen, still zu sein, ist Begehren, ist Verlangen. Auf die eine oder andere Art. Und Verlangen heißt auch nicht irgendwas nicht haben wollen. Also ob ich irgendwas will oder irgendwas nicht will, ist gleich in Grün. Aber es ist das, was uns ständig unterwegs hält, ständig auf Trab hält, ständig uns davon abhält, wirklich still zu sein. Und das manchmal auf total subtile Weise. Meditieren und beobachten den Atem und alles scheint irgendwo recht ruhig und friedvoll, aber irgendwie doch nicht. Irgendwas fehlt, irgendwo ist keine Freude da. Es ist keine Energie da, keine Kraft da. Und das ist, weil der Geist noch immer nicht genau in der Gegenwart ist. Dass immer noch irgendein Projizieren in die Zukunft, irgendein Hängen in der Vergangenheit, dass immer noch irgendeine subtile Form von Wollen, Verlangen da. Und die Ergründung war ein ganz wichtiger Aspekt dieser Ergründung, ist die Ergründung der Ursache des Leidens. Warum? Und da darf man ruhig den Geist dazu benutzen, zu denken am Anfang. Man darf nicht, machen wir den Fehler, also wir haben Angst zu denken. Ja, natürlich, idealerweise schauen. Lieben, schauen, ruhen. Ganz toll. Aber wenn wir unsere Gedanken geschickt benutzen, dann kann uns auch Vitakka Vijara, nämlich dieses Denken und Überlegen, wenn man so will, diese geistige Hinwendung, uns dazu führen oder uns dazu verhelfen, diese Ergründung zu betreiben. Vorausgesetzt, dass wir ein Ziel haben. Und dieses Ziel ist bei all diesen vier Idipadas ganz wichtig. Ich muss ein ganz klares Ziel haben. Meine Ergründung darf sich nicht zerstreuen. Das ist ganz klar. Wenn ich hier anfange, irgendwie da zu ergründen und plötzlich endlich irgendwo da hinten ab, dann ist einfach nicht genug Achtsamkeit da. Dann muss ich mir vielleicht überlegen, eine andere Methode erstmal zu benutzen. Und in der Regel, wenn die Ergründung wirklich tief geht, dann ist er auch nicht auf dieser grob verbalen Ebene, sondern es ist wirklich dieses Schauen. Und da ist Ruhe, da ist Klarheit, der Geist hat ein Ziel, der guckt auf eine ganz bestimmte Richtung, auf einen ganz bestimmten Aspekt und da bewegt sich nichts. Und er kann wirklich gucken. Da ist genug Achtsamkeit da, um wirklich bei einer Sache zu bleiben. Und dann geht die Ergründung auch wirklich tief. Ja, das sind Sachen, mit denen wir wirklich freudig spielen sollten. Hingabe, gebungsvoll spielen sollten. Vertrauensvoll spielen sollten. In dem Vertrauen, dass der Buddha uns diese Dinge, diese geschickten Mittel gegeben hat, um uns weiterzuhelfen. Wir müssen uns wirklich dran setzen, die Dinge zu benutzen. Wir müssen sie selbst kennenlernen, wir müssen diese Dinge selbst erleben. Opa Naiko, die müssen nach innen führen. Ich muss wissen, was diese Idipada sind. Nützt mir nichts, wenn ich das irgendwie von 10 verschiedenen Lehrern gelesen habe und von x Lehrern gehört habe. Ich muss selber wissen, was ist Chanda? Was ist Virya? Was ist Chitta? Was ist Vimamsa? Wie kann ich Verlangen benutzen? Wie kann ich Energie benutzen? Wie kann ich diesen Geist benutzen? Wie kann ich dieses Ergründen mit Weisheit benutzen, um den Geist zu sammeln? Und wie gesagt, ich fand das am Anfang echt hilfreich, das als Mantra zu benutzen. Ich mag Mantras, ich mag Meditationsworte. Oftmals fällt uns eh kein gutes Mantra ein. Chanda ist gut, Virya ist gut, Chitta ist gut, Vimamsa ist gut. Kannst du alle 4 nehmen? Chanda, bitte. Auf jeden Fall haben wir was Heilsames im Geist. Ja, und dessen sind wir uns ganz bewusst. Und alleine dadurch, ne, kommt vielleicht schon ein bisschen Freude auf, ein bisschen Ruhe auf, und der Geist kommt ein bisschen zur Ruhe. Ja, und dann irgendwann so, ja, Chanda, Chanda, Chanda, Chanda. Und plötzlich irgendwie klickt was. Und das, was wirklich die Essenz von diesem Chanda ist, beginnt sich im Geist zu manifestieren. Und plötzlich öffnen sich ganz andere neue Türen. Oder mit Energie. So lange Energie aufbringen, so lange kämpfen, bis Mara aufgibt. Und dann kippt es um, von einer Sekunde auf die andere. Kann mit Schmerzen passieren, kann mit Müdigkeit passieren, kann mit Rastlosigkeit passieren, kann mit allen unheilsamen Geisteszuständen passieren. Dass wir diesen Punkt erleben, wo es umkippt. Und dann Chayo. Chayo heißt Sieg. Und dann kommt richtig Freude auf. Und dann kommt richtig Energie auf. Und dann geht es richtig los. Das ist dann die Prophezeiung. Aber wir müssen mit den Dingen spielen. Wir müssen mit den Dingen jonglieren. Wir müssen dieses Dhamma benutzen. Kennenlernen. Ganze Schatzkiste, die der Buddha uns da hinterlegt hat. Buddhistische Schatzkiste. Aber die Schatzkiste ist zu mit, weiß nicht, 13 Schlössern. Und ja, die müssen wir erstmal knacken. Aber es lohnt sich. Feierabend. Handamayam. Handamayam. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Sadhu, sadhu, sadhu, anumodam. Ja, das ist das Beste, was ich heute Abend zu bieten habe. Vielleicht noch jemand dazu. Ein paar Fragen oder Kommentare oder Beschwerden. Diese Qualitäten, also was ich so gesagt habe, man muss damit spielen, man muss sich die Dinge einfach immer wieder ins Gedächtnis rufen. Was ist dieses Verlangen nach Frieden, ja, dieses Bestreben nach Freiheit, dieser Wunsch nach Glück, ja, dieses heilsame Motiviertsein in eine bestimmte Richtung? Wie kann ich das benutzen, meinen Geist auszurichten? Ja, und dann ist auch keine Gewalt, ist halt auch kein Gewaltakt. Und selbst diese Anstrengung ist keine gewaltsame Anstrengung, sondern ist eine richtige Anstrengung, ist kein Gewaltakt. Aber ich muss erstmal die falsche Anstrengung machen, um zu sehen, dass sie falsch ist. Ich meine, der Buddha hat wie viele Jahre asketische Praktiken gemacht und sich gequält, bis er irgendwann kapiert hat, dass der richtige Weg war. Und jetzt sagen sie alle, ja, da hat er falsche Anschauungen gehabt und versuchen dann irgendwie abzutun, ja, dass der Buddha da irgendwie 6 Jahre lang Askese betrieben hat. Aber die 6 Jahre Askese, die haben dazu geführt, dass der Buddha gesehen hat, wo der richtige Weg ist. Ja. Und deshalb müssen wir auch bereit sein, Fehler zu machen. Das ist doch klar. Das ist auch okay. So, finde ich. Wenn wir nicht bereit sind, Fehler zu machen, dann machen wir auch wieder nichts. Auch nicht der Sinn der Sache. Du hast am Anfang erwähnt von einer Übersetzung, die auf dem Kopf steht oder so ähnlich. Was, worum ging es da? Nein, ich habe nur ich weiß gar nicht, ich kriege das irgendwie jetzt auch nicht so oft auf die Reihe. Also es geht einfach um diese Reihenfolge von diesem Compound. Ne? Hm. Und die deutsche Übersetzung heißt es, durch Samadhi wird erreicht letztendlich Absicht, Willenskraft, was immer die anderen 4 der deutschen Übersetzungen sind. Ne? Und meiner Meinung nach ist es, die alle Komponenten sind immer die gleichen in allen 4, ne? Bis auf Chanda, Virya, Citta, Vimansa, das sind die einzigen Wechselkomponenten, ne? Aber die bestimmen eigentlich die Qualität von der Sammlung, ne? Und nicht die Sammlung wird benutzt, um diese Qualitäten zu erreichen oder so. Mhm. Ich verstehe es, was ich meine. Ich habe ja auch mal eine Zeit lang rumgekaut an diesen zusammengesetzten Hauptwörtern, und im Pali können die ja verschiedene Fälle einnehmen. Also im Deutschen ist es überwiegend der Genitiv, also Wasserhahn ist der Hahn des Wassers. Also, und ich habe auch den englischen Übersetzungen immer nicht so getraut, weil die haben halt weniger Erfahrung im Umgang mit Compounds, weil da gibt es keine im Englischen normalerweise. Mhm. Und ich habe das dann irgendwie dann für mich so aufgeschlüsselt, dass das Samadhi bezieht sich auf die 4. Also nicht das eine durch das andere, sondern Sammlung von Absicht oder Wille oder Wollen. Sammlung, also fokussieren sozusagen. Weil dann ist ja, das Ergebnis muss ja nicht unbedingt Samadhi sein. Samadhi ist zwar, oder sagen wir mal anders, Samadhi im weiteren Sinne von Sila Samadhi Panya bedeutet ja überhaupt Geistesschulung oder Geistestraining oder dass ich eben meinen Geist ja zusammenreiß einfach. Mhm. Was damit, um Erfolg zu haben. Mhm. Und dass ich halt erstmal mein Wollen fokussieren muss, dass ich überhaupt erstmal auf einen Punkt gehe. Normalerweise wissen wir überhaupt nicht, was wir wollen. Wir wollen nur irgendwas zum Wollen. Und der Geist springt rum und will mal dies und will mal das. Und dass er eben überhaupt Einspitzigkeit erlangt, muss er eben dieses Wollen erstmal fokussieren. So habe ich das verstanden. Aber jetzt in deinem Vortrag ist mir irgendwie aufgefallen, dass da gar kein Widerspruch ist, letztendlich. Mhm. Oder eben das Fokussieren der Energie, Bündeln der Energie in eine bestimmte Richtung, nicht eben in 1000 Richtungen zerstreuen lassen. Mhm. Und dann das, was man normalerweise als Samadhi bezeichnet, Citta Samadhi, also die Sammlung des Geistes, ist ja, wie du auch gesagt hast, den Geist eben Ajnasai, also sein Herz nehmen und hineinsetzen in diese Sache. So in der Art. Aber wie gesagt, jetzt bei dem Vortrag ist mir irgendwie aufgefallen, dass das ja, im Grunde dasselbe ist. Ja, ist das gleiche wie die ewige Diskussion über den ganzen Atemkörper-Erfahrung. Ja, ja, ja. Wenn du das einmal, wenn du weißt, worum es eigentlich geht, ob jetzt der Samadhi hilft, dieses heilsame Wünschen zu fokussieren oder ob du das heilsame Wünschen konzentrierst oder sammelst, spielt letztendlich keine Rolle. Ja, dann kann man natürlich auch noch fragen, ist das ein Problem der Sprache, dass unsere Sprache zu speziell oder nicht speziell genug ist oder dass Pali irgendwie besser geeignet ist, aber ja, also kommt immer wieder auf den Punkt zurück, dass der Buddha das gesagt hat, was er gemeint hat, und was er gemeint hat, das hat er gesagt. Also irgendwie keine Zweideutigkeiten. Sondern dass die Begriffe unter Umständen einfach ein bisschen weiter gefasst sind, als wir versuchen, das dann immer mit unseren eigenen vorgefassten Meinungen festzunageln in eine bestimmte Richtung. Also was bei mir doch irgendwo immer so im Vordergrund steht, ist halt letztendlich, das ist ja auch bei allen anderen Meditationsarten oder Herangehensweisen oder Meditationsübungen oder Meditationsobjekten, die ja alle nicht in die gleiche Richtung führen. Und wenn irgendwann dieser Punkt erreicht ist, an dem Punkt ist es egal, wie du da hingekommen bist, so ungefähr. Also es geht um diese Macht oder die Kraft des Geistes zu erreichen. Und ob das jetzt irgendwo auf die eine oder andere Weise passiert. Egal mit welchen Aspekt du benutzt, aber der Aspekt muss, wie du schon sagst, gebündelt. Da muss gebündelt sein, muss gesammelt sein. Ob das Energie ist, die sonst immer zerstreut ist, ob das Ergründen ist, was sonst immer zerstreut ist, ob das ein Wünschen ist, was sonst immer zerstreut ist. Diese Energie muss gebündelt werden. Dann kann sie benutzt werden. Dann wird sie zu einer Kraft, dann wird sie zu einer Macht. Gebündelte Energie gleich Macht, gleich Kraft. Ungebündelte Energie gleich. Das ist sozusagen auch die Antwort auf das absichtslose Verweilen im klaren Licht der non-dualen Natur des Geistes. Schön ist halt eben, das ist ein graduelles Training. Das sind ja erstmal so Sachen, die wir. Also wir erleben halt erstmal die kleinen Dinge, aber die reichen ja schon als Motivation, ne, zu sehen, dass es in die richtige Richtung geht. Und wird halt immer besser, immer besser, immer besser. Das ist faszinierend. Aber man muss halt am Ball bleiben. Man darf sich nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen. Oder sich der Illusion hingeben, dass ich irgendwas kapiert habe. Und gar nichts kapiert. Solange ich nicht hundertprozentig da reingucken kann und sagen kann, hier, für mich gibt es kein weiteres Leben mehr. Oder zumindest nicht mehr als 7. Und solange habe ich noch gar nichts kapiert. Und solange muss ich das immer wieder hinterfragen. Weil ich mir da vorgaukle. Sammasambuddho Bhagava Buddham Bhagavantam Abhivademi Svakato Bhagavata Dhammo Dhammam Namasami Patipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangham Namah.